Ahora estás escuchando Radioaktiv Berlin. Mittwochnachmittag hier auf den freien Radios in Berlin und Brandenburg begrüßt euch ganz herzlich Markus zu einer neuen Ausgabe von Radioaktiv Berlin. Heute in der Sendung. In unserer Radiosendung wollen wir ja Stimmen verstärken, die auf der Straße Berlins, Brandenburgs oder wo auch immer in der Welt zu hören sind, wo wir gerade mit dem Mikrofon unterwegs sind und hoffen, dass diese Nachrichten gehört werden, dass mehr Menschen sie aufgreifen. Deswegen bringen wir euch heute zwei Berichte von Demonstrationen, die in den vergangenen Wochen in Berlin stattgefunden haben. Eine war zur ersatzlosen Streichung des Paragraphen 218 und wir werden einen längeren Redebeitrag hören, den wir sehr gut fanden, der die Geschichte des Ganzen aufgreift, von der Einführung 1871 bis heute und die ganze Problematik begreifbar macht. Und das zweite ist Eindrücke von der Frimo-Mia-Kundgebung, die vor circa 10 Tagen am 43. Haftjahrestag des afroamerikanischen Journalisten aus den USA stattfand. Dort wurde einiges nicht nur über Mumia Abu-Jamal, sondern generell über die Menschenrechtslage in den USA erzählt, was, glaube ich, nicht unwichtig ist für uns alle zu wissen, denn nicht erst unter Trump gerät die USA in ein trübes Licht, was die Menschenrechte angeht. Das ist dort seit ihrem Bestehen so. Und auch die Sklaverei, die vermeintlich als abgeschafft gilt, hat nur ihre Form geändert. Sie ist aber real nach wie vor vorhanden. Doch das alles hört ihr heute in der Sendung. Bevor wir richtig einsteigen in diese harten Themen, ein klein wenig Musik und dann geht's los. Am 7. Dezember gab es in Berlin eine große Demonstration für die ersatzlose Streichung des Paragraphen 218, also des Verbots auf Schwangerschaftsabbruch. Tausende von Menschen, mehrheitlich Frauen, waren gekommen und haben demonstriert in Berlins Stadtzentrum. Ich war mit dem Mikrofon dabei und ihr hört heute eine der zentralen Reden, die dort gehalten wurden zur Geschichte des Paragraphen und zur aktuellen Problematik um ihn. Nicht ist das Bündnis, das sich jedes Jahr im September den Fundamentalisten in den Weg stellt, um hier in Berlin auf die Straße zu gehen. Diese Fundamentalisten demonstrieren gegen das Selbstbestimmungsrecht von Frauen, gegen sichere und legale Gesundheitsversorgung für Schwangere. Toll, dass ihr als Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung immer wieder dagegen haltet. Die Kämpfe für sexuelle Selbstbestimmung werden seit Generationen geführt. Gisela vom Bündnis wird daher in ihrem Beitrag auch einen Blick auf die Geschichte der Kämpfe richten. Herzlich willkommen an Gisela vom Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung. Ja, hallo alle, die ihr da seid. Es ist cool, dass so viele gekommen sind und ich nehme an, in Karlsruhe sind noch mal so viele. Ich kann das voll unterstreichen, was die Vorrednerin gesagt hat. Es geht um die ersatzlose Streichung des Paragraphen 218. Ich hätte vor mehr als 50 Jahren, wo ich vielleicht die erste Rede gehalten habe, nicht gedacht, dass ich dafür heute immer noch kämpfen muss. Das ist ein Skandal. Der Paragraph 218 steht seit 1871 im deutschen Strafgesetzbuch und ich bin gebeten worden, euch in 3 Minuten ein bisschen zur Geschichte zu erzählen. Das mache ich jetzt. Mit dem Slogan "Dein Bauch gehört dir" stritten Frauen bereits um die Jahrhundertwende für die Freigabe des Abbruchs. Sie wussten, dass restriktive Gesetze nicht dazu führen, dass weniger Schwangerschaften abgebrochen werden, sondern dass der illegale Abbruch zum lebensgefährlichen Risiko wird. Vor allem für arme Frauen, vermögende Frauen fanden immer einen Arzt. Der Abtreibungsparagraf war immer ein Klassenparagraf. Das Strafrecht bestrafte Frauen als Verantwortliche, während die Ehegesetze sie zu rechtlosen Objekten machten, denn die Verweigerung der ehelichen Pflichten, dazu gehörte der Geschlechtsverkehr, waren bis 1953 ein Scheidungsgrund und Ehemänner durften ihre Frauen in der BRD bis 1997 straflos vergewaltigen. Der Bund Deutscher Frauenvereine schlug 1909 mit einer Petition die Straffreiheit, 1909 war das, die Straffreiheit und eine Fristenlösung ohne Zwangsberatung vor. Erfolg hatte er bei den im Reichstag vertretenen Herren nicht. Schon damals wurde der Geburtenrückgang beklagt. Der Kaiser brauchte Soldaten. Sexualpolitik, Familienpolitik, Militärpolitik und Bevölkerungspolitik waren immer eng verbunden, auch heute. Die AbtreibungsgegnerInnen beriefen sich schon immer auf den christlichen Gott im Himmel, der allein über Geburt und Tod entscheiden könne. Frauen sagen: Kirche, raus aus den Gebärmüttern! Auch jedes Kind hat das Recht, erwünscht zu sein. Obwohl seit 1920 Frauen im Reichstag saßen und trotz der massenhaften Proteste unter dem Motto "Dein Bauch gehört dir", die sich gegen die Klassenjustiz richteten, konnten die damals linken Parteien mit verschiedenen Gesetzentwürfen zur Liberalisierung bzw. Streichung des Paragraphen 218 keine Mehrheit erzielen. Lediglich die Zuchthausstrafe wurde 1926 in Gefängnisstrafe umgewandelt. Die AbtreibungsgegnerInnen waren mächtiger und die SozialistInnen waren sich nicht einig oder zogen ihre Forderungen zu schnell zurück. Das darf nicht wieder so sein. Die Nazifaschisten verboten und erzwangen die Abtreibung. Abtreibung, die der Fortpflanzung von nach ihrer Ansicht minderwertigen Volksgruppen verhinderte, blieb straflos oder wurde gar erzwungen. Für den Fall, dass die Lebenskraft des deutschen Volkes beeinträchtigt wurde, galt ab 1943 die Todesstrafe für Abtreibung. Es ging um biologische Geburtenkontrolle, an der konservative ÄrztInnen eifrig mitarbeiten. Das darf nie wieder passieren. In der BRD galt nach 1949 der in den 1920er Jahren geringfügiger geänderte Paragraph 218. Die Todesstrafe dafür wurde erst 1950 abgeschafft, wo laut Grundgesetz die Todesstrafe eigentlich überhaupt nicht mehr möglich war. In der DDR wurde 1972 gegen die Stimmen der dortigen CDU die Fristenlösung ohne Zwangsberatung eingeführt. Der Ruf der neuen Frauenbewegungen in der BRD, mein Bauch gehört mir, wurde von scharfen Protesten der Konservativen und der christlichen Kirchen begleitet. Nach der Wiedervereinigung 1990 fand trotz lautstarker Proteste die Übernahme der DDR-Fristenlösung für die BRD keine Mehrheit. Abtreibung ist bis heute ein Straftatbestand und ist nur unter festgesetzten Bedingungen und Zwangsberatung und Bedenkzeit straffrei. Das wissen viele leider immer noch nicht, dass die DDR-Frauen diesen Paragraphen schlucken mussten. Das ist ein Skandal. Wir alle stehen hier und sagen, ersatzlose Streichung des Paragraphen 218 aus dem Strafgesetzbuch. Super, so viele, die alle meiner Meinung sind, habe ich selten vor mir gehabt. Weg mit der Zwangsberatung, stattdessen freiwillige und ideologiefreie Beratung. Vollständige Kostenübernahme. Dass wir Krankenhäuser und Ärzte brauchen, wurde schon gesagt, und dass es selbstverständlich sein muss, dass die sich auch kümmern müssen um die Frauen und nicht sich auf irgendwelche höheren Mächte beziehen können, um abzulehnen, eine Abtreibung vorzunehmen. Das darf auch nicht sein. Wir fordern das grundlegende Menschenrecht auf sexuelle Selbstbestimmung und reproduktive Gerechtigkeit für alle Menschen, die schwanger werden können. Dafür kämpfen wir alle zusammen und lassen uns nicht auseinanderdividieren. Danke, dass ihr da seid. Widerstand! Wie jeden ersten und dritten Mittwoch könnt ihr hier Radioaktiv Berlin auf den Frequenzen der Freien Radios in Berlin und Brandenburg hören. Die Freien Radios in Berlin senden auf der 88,4 UKW Megahertz und in Brandenburg, also in Potsdam und einigen weiteren Teilen Brandenburgs, auf der 90,7. Hi. P-Show, this is Rod Stars. Yeah, this is G1. Together we are Rebel Diaz. And you're listening to Radioactive Berlin. Radioactive Berlin, you already know. Free Amar, free Mumia. Free Mumia, you can lock me up, but I will never be your prisoner. P-Show. Am 9. Dezember, das war der Montag vergangener Woche, also ungefähr 10 Tage her, war der 43. Haftjahrestag des afroamerikanischen Journalisten Mumia Abu-Jamal. Seit Ende 1981 sitzt er in Haft für einen Mord, den er nicht begangen hat, für den es auch keine Beweise gibt und wo er einzig und allein verurteilt wurde, weil eine rassistische Lynchjustiz einen linken Kritiker der Verhältnisse auslöschen und ruhig stellen wollte. Beides ist ihm nicht gelungen. Mumia lebt. Die Todesstrafe gegen ihn wurde wegen offensichtlicher Verfahrensfehler 2011 von der höchsten juristischen Instanz der USA für rechtswidrig erklärt. Allerdings haben sie ihm bis heute kein neues Verfahren gegeben und versuchen alle Tricks, um das auch noch weiter hinauszuzögern, damit er möglichst hinter Gittern stirbt. So wohl die einhellige Meinung der Justiz nicht nur im Bundesstaat Pennsylvania, sondern auch auf höheren Ebenen der USA. Nevertheless gibt es viele Menschen, die damit nicht einverstanden sind und sich überall auf der Welt versammelt haben, vor meistens diplomatischen Einrichtungen der USA an seinem Haftjahrestag, so auch in Berlin. Ich selber war daran beteiligt und habe auch mein Mikrofon dabei gehabt und ihr könnt jetzt einige Eindrücke von dieser Demonstration hören. Schön, dass ihr gekommen seid, trotz des Wetters und trotz all der anderen Ereignisse, die auf dieser Welt gerade die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Mumia Abu-Jamal hat, wie gesagt, heute seinen 43. Haftjahrestag in dem Prison Gulag der Vereinigten Staaten von Amerika, vor dessen Botschaft wir hier auch stehen. Wir fangen gleich an mit der Kundgebung, den Redebeiträgen. Ich wollte vorab sagen, wir haben Postkarten dabei mit den Adressen drauf für Mumia Abu-Jamal als auch für Leonard Peltier. Es ist ganz dringend, gerade Leonard Peltier zu unterstützen. Er hat noch ein kleines Fenster, in dem Präsident Biden, wenn er dann oft genug daran erinnert wird, ihn freilassen kann. Und wir haben solche vorgedruckten Postkarten hier. Ihr könnt die gerne hier auch ausfüllen und uns wiedergeben. Wir schicken die dann morgen ab. Das können wir also die ganze Kundgebung nebenbei machen. Ich fange jetzt mal an mit dem ersten Redebeitrag. Der heißt Free Mumia Abu-Jamal, Free Them All. Mumia Abu-Jamal ist ehemaliger Pressebeauftragter der Black Panther Party in Philadelphia, Buchautor und Radiojournalist. Er war bis zu seiner Festnahme 1981 Vorsitzender der Vereinigung der afroamerikanischen Journalistinnen und Journalisten in Philadelphia. Als Reporter hat er unter anderem staatlichen Rassismus, Korruption und tödliche Polizeigewalt aus Perspektive der Betroffenen in großen Medien thematisiert und sich dafür die lebenslange Feindschaft der Herrschenden in Pennsylvania und in den USA zugezogen. In einem manipulierten Schauverfahren wurde er 1982 ohne stichhaltige Beweise zum Tode verurteilt. Zwar konnte seine Hinrichtung durch eine internationale Solidaritätsbewegung verhindert werden, aber die Justiz weigert sich bis heute, seinen Fall neu aufzurollen. Alle Beteiligten wissen, sollte es heute noch einmal um die Beweiswürdigung aus seinem ursprünglichen Verfahren gehen, wäre Mumia frei. Sie wollen ihn nun mit Tod durch Einkerkerung umbringen, da sie mit der Todesstrafe 2011 endgültig gescheitert sind. Ca. 80.000 Gefangene in den USA haben wie Mumia das Urteil Life Without Parole, also lebenslänglich ohne Bewährung bis zum Tod. Dazu kommen noch einmal 120.000 weitere Gefangene, die theoretisch zwar die Möglichkeit auf Entlassung haben, diese aber praktisch nie bekommen. Einer dieser Gefangenen ist Leonard Peltier. Er ist bereits seit 1976 eingesperrt. Viele Gefangene und Angehörige kämpfen gegen diese brutale Art der Haft, die sie Death by Incarceration, also Tod durch Einkerkerung nennen. Seit über 10 Jahren sind wir damit beschäftigt, Druck auf die Gefängnisbehörden aufrechtzuerhalten, um lebensnotwendige Versorgung für Mumia und andere Gefangene zu erkämpfen. Manchmal und oft sind wir damit erfolgreich, zum Beispiel 2017, als der Bundesstaat Pennsylvania ihm und ca. 7.000 weiteren Gefangenen eine Behandlung gegen Hepatitis C ermöglichen musste. Mumia hat im Knast 11 eigene Bücher, mehrere als Co-Autor sowie tausende von Kommentaren auf Prison Radio veröffentlicht. Er ist stark in die afroamerikanisch geprägte abolitionistische Bewegung eingebunden, die sich für die Abschaffung der White Supremacy der gewaltsam aufrechterhaltenen weißen Vorherrschaft in den USA auf allen Ebenen einsetzt. Zum Beispiel gegen die Todesstrafe, die Masseninhaftierung oder eben, wie beschrieben, gegen den Tod durch Einkerkerung. In Berlin werden wir am Sonntag, den 12. Januar, die Freude haben, eine weitere Vorstellung seines gerade erschienenen Gefängnis-Readers Beneath the Mountain vorzustellen. Und diesmal mit Mumias Co-Autorin Jennifer Black persönlich. Sie wird hier in Berlin sein. Und wir werden am Sonntag, den 12. Januar, mit ihr im Mieterladen in der Kreuziger Straße 23 um 18 Uhr eine Veranstaltung machen. Also wenn ihr Lust habt, kommt da gerne vorbei und lernt sozusagen auch die Leute kennen, mit denen Mumia arbeitet als Autor und Journalist. Ich möchte noch sagen, dass wir heute nicht alleine demonstrieren. In Philadelphia startet wegen der Zeitverschiebung in wenigen Stunden eine Demonstration für die Freiheit von Mumia. Auch in Mexico City sind heute Leute auf der Straße. Aus New York reisen die Leute mit Bussen heute nach, also wahrscheinlich jetzt zur Stunde gerade, nach Philadelphia. In Denver und Houston, ebenfalls in den USA, fand am vergangenen Samstag Demonstrationen für Mumia statt, genauso wie in München, Paris und London. Ach genau, ich habe vergessen, heute sind die in Paris auch nochmal, wahrscheinlich jetzt zeitgleich zu uns nochmal da vor der US-Botschaft. So viel erstmal zum Start. Brick by brick, wall by wall, free Mumia, freedom all. Brick by brick, wall by wall, free Mumia, freedom all. Brick by brick, wall by wall, free Mumia. Freedom all! Wir sind hier, um unsere Solidarität zu bekunden mit dem heute seit 43 Jahren in den USA eingesperrten schwarzen Journalisten und ehemaligen Black Panther-Aktivisten Mumia Abu-Jamal. Nach einem manipulierten Prozess mit gedungenen Zeugen, einer durch Staatsanwaltschaft und Richter rechtswidrig gelenkten Auswahl der Geschworenen und danach jahrzehntelang vor der Verteidigung zurückgehaltener Ermittlungsakten wurde Mumia Abu-Jamal zum Tode verurteilt. Dem legalen Lynchen entkam er aufgrund jahrelanger, weltweiter Proteste. Nach knapp 3 Jahrzehnten Todeszelle erkannten selbst die Gerichte die Rechtswidrigkeit des Urteils an. Doch anstatt ihn freizulassen, wurde er zu Death by Incarceration, also durch Tod durch Inhaftierung verurteilt, das heißt lebenslange Haft bis zum Tod im Gefängnis. Dieses Schicksal teilen mit ihm inzwischen etwa 80.000 weitere Gefangene in den USA. Für weitere 120.000 Menschen, wie zum Beispiel Leonard Peltier, gilt es real, da zuständige Ausschüsse die vorgesehene Haftentlassung nur in extremen Ausnahmen zulassen und wenn dann erst oft in todkrankem Zustand wenige Tage vor ihrem Tod, wie zum Beispiel im Fall von Dr. Shakur. Jeder Zehnte der fast 2 Millionen Gefangenen der USA ist somit zur Inhaftierung ohne jegliche Zukunftsperspektive verdammt. Als die Gefängnisbehörde Mumia Abu-Jamal 2015 in Haft an medizinischer Nichtversorgung sterben lassen wollte, konnten 2017 endlich nicht nur für ihn, sondern auch für etwa 7.000 weitere Gefangene eine kostspielige und damals lebensrettende Behandlung im Bundesstaat Pennsylvania durchgesetzt werden. Ähnlich war es kurz darauf, als er eine Augenoperation benötigte, um nicht zu erblinden und seinen Beruf als Journalist fortsetzen zu können. Auch hier in Deutschland wird aufgrund fehlender Finanzierung nur ein Bruchteil der sich in Haft befindenden Menschen mit chronischer Hepatitis C behandelt, da dies sehr teuer wäre. Inhaftierte Menschen scheiden in Deutschland bei Haftbeginn aus der gesetzlichen Krankenversicherung aus. Die medizinische Versorgung läuft dann fast ausschließlich über AnstaltsärztInnen, die über die jeweiligen Landesjustizministerien finanziert werden, die sogenannte besondere Heilfürsorge. In den USA wird die Gesundheit vieler Gefangenen zudem durch häufig angewandte Isolationshaft zerstört, die oft Monate und Jahre andauert. Und das, obwohl laut UN bereits bei über 15 Tagen Isolation dies als Folter gilt. Willkürliche Gewaltanwendung durch Wärter und Mitgefangene ist alltäglich. 2022 kam zum Beispiel selbst eine Untersuchung des US-Senates zu dem Ergebnis, dass sich in 2/3 der Bundesgefängnisse für Frauen sexuelle Übergriffe durch das Wachpersonal festgestellt wurden. Eines dieser Bundesgefängnisse, das vom Personal und von Gefangenen als sogenannter Rape Club, als Vergewaltigungsclub bezeichnet wurde, ist in diesem Frühjahr nach etlichen Jahren geschlossen worden. Nach etlichen Untersuchungen und mehreren Urteilen gegen unter anderem den Knastleiter und auch den Gefängniskaplan stellten die Behörden alle Ermittlungen ein, um weitere Untersuchungen durch eine engagierte Richterin zu unterbinden. Diese Verurteilungen sind nur möglich geworden, weil mutige Frauen durch Anzeigen und Zeugenaussagen gegen das Willkürregime aufgestanden sind, obwohl sie sich dadurch der speziellen Repression der Wachmänner auch in anderen Gefängnissen sicher sein können. Bekämpfen wir zusammen mit den Gefangenen das menschenverachtende System der Masseninhaftierungen in den USA, der Türkei, El Salvador und auch seine Entwicklung in Europa. Free Mumia Abu Jamal, Free Leonard Peltier, Freedom All. We want Mumia free, free, free. We want Mumia free, free, free. Preso político, Mumia Abu Jamal, afro-americano, jornalista radical, revolucionário na luta contra o racismo. Pantera negra, insurgente, combativo. Nos anos 60 denunciava as crueldades, a violência dos racistas. Covardes lutando ao lado dos empobrecidos, combatendo o Estado e o capitalismo. Jornalista, ativista, o pesadelo do algoz, a voz do gueto, a voz do sem voz. Denunciador da violência da polícia, das mazelas geradas pelos de cima. Desde a adolescência esteve engajado na luta e resistência. Dos de baixo, Malcolm X foi sua inspiração na luta insurgente pela revolução. Estudante, amante dos livros, conhecedor das raízes do racismo, encantado com os panteras negras, passou a integrar as suas fileiras. Ministro da comunicação no partido, escritor contundente contra o imperialismo. Era ameaçado constantemente pela supremacia branca estadunidense. Mesmo sendo perseguido pelo FBI, nunca desistiu de lutar e resistir. O sistema teme o poder do povo preto, por isso injetam drogas e armas no gueto, para entorpecer nossa mente revolucionária. Vitória para o Estado é a juventude drogada, encarcerada, massacrada, ignorante, inofensiva para a classe dominante. Sobrevivendo atrás das grades, 40 anos de tortura no cárcere, resistindo ao inferno prisional. Sobrevivendo atrás das grades, 40 anos de tortura no cárcere, resistindo ao inferno prisional. Libertem, Mumia Abu Jamal. Em 1981 vai vendo. Jahreszeitbedingt war es ein sehr kalter Abend, auch regnerisch, kurz über Null die Temperaturen und windig. Das alles am Brandenburger Tor, wahrscheinlich nicht gerade reizvoll. Es waren 30 Menschen zu diesem Protest gekommen. Ich hatte eigentlich gehofft, dass auch einige Hörerinnen und Hörer sich dort einstellen. Erkennbar hat sich jedenfalls niemand gemacht. Sprecht mich doch ruhig mal an, wenn ihr da seid bei solchen Anlässen, weil wir sagen ja hier öfter Proteste durch. Und ich würde mich freuen, mal zu wissen, wie ihr denn diese Sendung empfindet und was ihr davon mitnehmt. Ihr könnt auch gerne mal schreiben. Wir haben einen Blog, radioaktiv.nostate.net, da könnt ihr natürlich auch Kommentare drunter verfassen und ansonsten gibt es natürlich auch Kontakt-E-Mails und so weiter da auf dem Blog, also radioaktivberlin.nostate.net. Machen wir weiter in der Berichterstattung von der Frimumia-Kundgebung am 9. Dezember 2024 fand die statt. Es ist super, dass ihr hier aushaltet in der Kälte. Wir werden gleich weitermachen mit dem nächsten Redebeitrag. Und der setzt sich mit der eben schon kurz angeschnittenen Todesstrafe auseinander. Abschaffung der Todesstrafe überall. Albert Camus verfasste bereits 1955 den Essay Die Guillotine, Betrachtung zur Todesstrafe. Er setzte sich in dem Essay mit dem Argument auseinander, die Todesstrafe hätte eine abschreckende Wirkung. Er erhebt starken Zweifel an deren Abschreckungswirkung. Drei wesentliche Gegenargumente führt er hierbei an. Zitat. Erstens glaube die Gesellschaft selbst nicht an die Abschreckungseffekte. Zweitens gibt es keinen Beweis dafür, dass Menschen, die den Entschluss zu morden gefasst haben, sich durch die drohende Todesstrafe von ihrem Vorhaben abbringen ließen. Drittens ermögliche die Vollstreckung der Todesstrafe die Befriedigung widerlicher Gelüste. Zitat Ende. Die Todesstrafe ist keine Antwort auf Mord und brutale Gewalt. Wo sich der Staat zum Richter über Leben und Tod aufschwingt, nimmt nicht Gerechtigkeit ihren Lauf, sondern Rache und Vergeltung. Und in vielen Fällen stehen hinter den Urteilen auch völlig andere Motive, zum Beispiel politisch, repressive, rassistische und klassistische Gründe zur Sicherung von Herrschaft. Das vielbemühte autoritäre Argument, Angehörige von Mordopfern könnten so zu einem Abschluss ihrer Trauer kommen, ist viele Male widerlegt worden. In den vergangenen Jahren haben wir gerade in den USA gesehen, dass viele Angehörige sich gegen Hinrichtungen aussprechen und sich an die Seite der Gefangenen gestellt haben. Oft lautet ihr Ruf an den Staat, not in my name, nicht in meinem Namen. Die Todesstrafe ist in jedem Land, in dem sie angewandt wird, nichts anderes als ein Terrorinstrument gegen die eigene Bevölkerung. In den USA dient sie vor allem dazu, die aus der Sklaverei entstandene Vormachtstellung der weißen Bevölkerung zu sichern. Angeklagte mit geringem oder gar keinem Einkommen und Herkunft aus gesellschaftlichen Minderheiten sind völlig chancenlos. Zwei Drittel aller Todestraktgefangenen in den USA sind People of Color, obwohl sie insgesamt gerade einmal 40% der US-Bevölkerung ausmachen. Mumia Abu-Jamal fordert uns auf, uns Gedanken über den Zusammenhang von Freiheit und Unfreiheit zu machen, über das Missverhältnis bei der Anwendung der Todesstrafe nachzudenken. Mumia hat immer wieder darauf hingewiesen, dass wir hier draußen in der sogenannten freien Gesellschaft von dem System nicht unberührt bleiben. Der momentane autoritäre Sog fördert dabei die niederen Gelüste, von denen Camus bereits 1955 sprach. So entschied das oberste Gericht des US-Staats Arizona im Mai 2022, dass es legal sei, Gefangene auch mit Zyklon B in einer Gaskammer hinzurichten. So kommt zu der Folter des Giftspritzencocktails, des elektrischen Stuhls und der Erschießungskommandos erneut eine Methode ins Spiel, mit der Nazi-Deutschland Millionen Jüdinnen und Juden, Sinti, Roma und Gegnerinnen in Konzentrationslager ermordet hat. Wir haben den weltweiten Aufschrei darüber im Sommer 2022 stark vermisst. Und wir vermissen ihn bis heute. Wir wissen, dass die Verbrechen des Kolonialismus, überall auf der Welt lange Schatten werfen. Die dort verübten Brutalitäten durch Erniedrigung und Massenmord haben die Wege für die Verteilung des Reichtums von unten nach oben geebnet. Dieser Zustand hält bis heute an. Der Kampf gegen die Todesstrafe und gegen die Hinrichtung einzelner Gefangener ist immer auch ein Kampf gegen Ausbeutung, Unterdrückung und Krieg, gegen all die Lügen, die wir uns täglich anhören müssen. Er ist der Kampf für Glück und Freiheit für alle. Das gilt in den USA und im Iran genauso wie in China, Ägypten, Saudi-Arabien oder Japan, um nur einige der Henkerstaaten zu nennen. Wir rufen euch daher auf, Gefangene in Todestrakten direkt zu unterstützen. Lasst uns zum Beispiel die Hinrichtung von Rodney Reed in Texas und Keith Lamar in Ohio verhindern. Keith Lamars Hinrichtung in Ohio wurde Anfang 2024 wegen Lieferschwierigkeiten der Hinrichtungspharmaka auf 2027 verschoben. Rodney Reed in Texas ist noch immer bedroht. Bei ihm sieht sogar alles danach aus, als ob die Polizei ihn damals wissentlich beschuldigte, um damit einen ihrer Kollegen zu schützen, der mit großer Wahrscheinlichkeit einen Mord begangen hat. Beide Exekutionen können mit entsprechendem Druck verhindert werden. Achtet auf Ankündigung und tretet mit uns in Kontakt, wenn ihr dazu beitragen wollt. Sklaverei und Lynchjustiz endgültig abschaffen. Weg mit der Todesstrafe. Überall. Dann kommt als nächstes nochmal Betrachtung zur Sklaverei in ihrer aktuellen Ausformung der Gefängnisindustrie und dem Widerstand der Gefangenen dagegen. Sklaverei und Widerstand in den USA. In bürgerlichen Geschichtsbüchern wird das Ende der Sklaverei in den USA auf 1865 datiert. Noch immer sind sich nur wenige bewusst, dass schon der damals erlassene 13. Verfassungszusatz zur Abschaffung der Sklaverei diese auch gleich wieder eingeführt hat. Allerdings sind versklavte Menschen seitdem nicht mehr im Besitz von Privatleuten, sondern gehören dem Staat, der sich bis heute das Recht herausnimmt, sie sämtlicher Grundrechte zu berauben, auszubeuten und zur Gewinnsteigerung an Konzerne zu vermieten. 2022 waren über 1,8 Millionen Menschen in den USA eingesperrt, bei ansteigender Tendenz. Weitere ca. 5 Millionen unterliegen staatlicher Aufsicht und haben so gut wie keine BürgerInnenrechte mehr. Kaum ein anderes Land der Erde kommt auch nur annähernd auf ähnlich hohe Inhaftierungsraten wie das sogenannte Land of the Free, das vermeintliche Land der Freien, wie sich die USA selbst gerne nennen. Beinahe alle Gefangenen haben keine finanziellen Mittel, um sich vor der Justiz angemessen zu verteidigen. Circa 97% der jetzigen Gefangenen wurden sogar ohne Gerichtsverfahren ins Gefängnis gesteckt, weil sie durch Plea Bargains oder durch Three-Strikes-Regeln eines Verfahrens beraubt wurden. Auffällig ist, dass der größte Teil der Gefangenen People of Color sind, vorwiegend AfroamerikanerInnen, Hispanics, AsiatInnen und Indigene. Ein treibender Faktor der Masseninhaftierung ist der ökonomische Anreiz zur beinahe kostenlosen Abschöpfung der Arbeitskraft dieser Gefangenen in der staatlich-privaten Gefängnisindustrie. Sie ist genau wie ihre NachahmerInnen in Australien, Großbritannien oder der EU einer der wenigen sogenannten Standortgaranten gegenüber der outgesourcten Billiglohnproduktion. Die Masseninhaftierung in den USA ist in ihrem Ausmaß nichts anderes als die Fortsetzung der Sklaverei unter anderem Namen. Innerhalb und außerhalb der Gefängnisse steigt der Widerstand gegen diese Rechtlosigkeit und eine Gesellschaft, in der Menschen ohne Teilhabe versklavt werden. Die US-Gefängnisindustrie erwirtschaftet Milliardengewinne mit der Ausbeutung der Gefangenen. Jedoch sieht sie sich seit 2010 zahlreichen Streiks und Aktionen zur Abschaffung der Sklaverei gegenüber. In Kalifornien, Texas, Alabama, Georgia, Pennsylvania, New York, eigentlich überall beteiligten sich Zehntausende von Gefangenen an diversen Arbeitskampfformen. Seit 2016 ist die zentrale US-weite Forderung der kämpfenden Gefangenen von innerhalb der Haftanstalten die endgültige Abschaffung der Sklaverei. Organisationen, Angehörige und lokale Bündnisse unterstützen diese Kämpfe von außerhalb der Gefängnisse. Große Medien berichten seit 2018 kaum noch darüber. Trotz dieser Missachtung durch die marktbeherrschenden Konzernmedien in den USA gelingt es den Gefangenen, sich Gehör zu verschaffen. Und selbst konservative PolitikerInnen kommen inzwischen nicht mehr umhin, sogenannte Strafrechtsreformen anzumahnen und die Streichung diverser Bagatellvergehen aus dem Strafkatalog zu fordern. Gefängnisse und Abschiebelager sind die Experimentierfelder staatlicher Unterdrückung. An den Kämpfen der Gefangenen, zum Beispiel in den USA, können wir zukünftige Arbeitskämpfe auch hier bereits jetzt erkennen. Wenn wir der gewinnorientierten Ausbeutung von Gefangenen, also der legalisierten Sklaverei, entschlossenen Widerstand entgegensetzen, verteidigen wir dabei auch unsere eigenen Lebensumstände. Ob die Sklaverei in den USA fällt oder dem Protest lediglich durch einige Reformen die Dringlichkeit genommen wird, liegt auch an der Bereitschaft von uns allen, die Kämpfe der Gefangenen zu unterstützen. Gefängnisabolitionismus, also die Abschaffung aller Zwangsanstalten, ist ein Teil auf dem Weg zu einer befreiten Gesellschaft. Solidarität ist dabei unsere stärkste Waffe. Freedom all! Thank you. wanna sing about the man we dread, still fighting for it after 10 years in jail. I believe that one day I'll see the man free again. He goes on with a smile. I wanna sing so loud so you can hear me now. Free the man, free the mommy, free the soul of the voice of the voiceless. Free the man. Ihr hört die Sendung Radioaktiv Berlin hier auf den freien Radios in Berlin und Brandenburg. In Berlin auf der 88,4 UKW Megahertz und in Brandenburg, hauptsächlich im Raum Potsdam, auf der 90,7. Wir machen weiter mit unserer Berichterstattung von der Frimumia-Kundgebung. Die fand am 43. Haftjahrestag von Mumia Abu-Jamal in Berlin statt. Zeitgleich gab es in vielen anderen Ländern vor US-Botschaften oder Konsulaten ähnliche Proteste. Und wir waren in Berlin mit dem Mikrofon dabei. Hört selbst. Ja, hallo. Liebe Genossinnen, liebe Mitstreiter, liebe Passantinnen. Ich grüße euch im Namen der Roten Hilfe Berlin. Heute befindet sich Mumia Abu-Jamal seit 43 Jahren in Haft. Wir haben uns deshalb heute hier versammelt, um seinem lebenslangen Widerstand zu würdigen und diesen erneut auf die Straße zu tragen. Mumia ist ein politischer Gefangener, ein Journalist und Autor, ein Familienmensch, ein Aktivist der Black Panther Bewegung und vieles mehr. Im April dieses Jahres kamen wir auch an seinem 70. Geburtstag in Form einer Kundgebung zusammen. Überall auf der Welt, wir haben es eben gehört, wie auch hier in Deutschland, kämpfen Menschen seit Jahrzehnten für seine Freilassung. Über einen ganzen Ozean hinweg können wir so wie wir es auch heute tun, praktische Solidarität ausüben und uns über Sprachen, politische und soziale Hintergründe hinweg gegenseitig zur Seite stehen und unterstützen. Mumia Abu-Jamal ist mit seinen unzähligen Veröffentlichungen zu einer der wichtigsten Stimmen aus dem Knast geworden. Immer wieder hat er den Rassismus, die Gewalt und die Fortführung der Sklaverei durch die Gefängnisindustrie der USA offengelegt und angeprangert. Für den Profit einiger weniger sind über 2 Millionen Menschen in diesem sogenannten Land der Freiheit der Ausbeutung ausgeliefert. Ähnliche Mechanismen lassen sich auch in Deutschland beobachten. Über 100 Firmen aus dem sogenannten freien Markt benutzen Gefangene als billige Arbeitskraft, um ihren Profit zu erhöhen, wie beispielsweise BMW, Miel oder Wirt. Gleichzeitig werden die Gefangenen über ein Versorgungsmonopol durch private Anbieter und Firmen ausgepresst, die enorme Preise für alltägliche Dinge wie das Telefonieren oder den Einkauf von Lebensmitteln verlangen. Das Telefonieren am Wochenende kostet zum Beispiel einfach mehr. Dies und der eklatante Mangel an medizinischer und psychosozialer Versorgung verschärft die eh schon bestehende Unerträglichkeit der Haftbedingungen und beraubt inhaftierten Menschen jeglicher Perspektive und drängt sie zusätzlich an die Wand. Das zeigt sich unter anderem daran, dass die Suizidrate in deutschen Gefängnissen bis zu 12-mal höher ist als außerhalb der Knastmauern. An dieser Stelle möchte ich kurz ein Zitat von Mumia vortragen, welches sehr eindrucksvoll klar macht, was ein Leben im Gefängnis bedeuten kann. Zitat Anfang: Der Knast ist ein Angriff im Sekundentakt auf die Seele, eine tägliche Erniedrigung des Selbst, ein bedrückender Schirm aus Stahl und Backstein, der Sekunden in Stunden und Stunden in Tage verwandelt. Zitat Ende. Und Gefängnisse sind natürlich Orte, wo die alltägliche Gewalt gegenüber den Inhaftierten von Justiz und Politik versteckt, vertuscht und kleingeredet wird. All dies begünstigt Fälle von Folter und extremer Gewalt, wie sie auch beispielsweise in der JVA Augsburg-Gablingen durch Justizangestellte passiert ist. Die Verantwortlichen, aber auch ein großer Teil der Gesellschaft scheinen wenig Interesse bis eine enorme Verachtung für das Schicksal der Gefangenen zu haben. Die 43 Jahre, die Mumia Abu-Jamal mit den Schikanen, Gewalt und Gefahren seiner Inhaftierung konfrontiert ist, hat er nicht einfach hingenommen, sondern im Gegenteil. Diese hat er beantwortet mit einem konsequenten und langjährigen Widerstand. Ihm ging es dabei nie nur um sein eigenes Wohlergehen. Seinen Kampf trägt er nicht individuell aus, sondern für alle Gefangenen und für eine bessere Zukunft. Wie sehr wird das Lebenswerk, die Einstellung und Handlungen von Mumia zu würdigen wissen, so wissen wir auch, dass wir es auch unzähligen weiteren Genossinnen und Aktivistinnen weltweit verdenken, dass sein Widerstand durch die Solidarität gestärkt wird. Für uns als strömungsübergreifende linke Antirepressionsstruktur ist dies einer der gelebten Beweise dafür, dass eine klare Haltung und ein Zusammenhalt auf Augenhöhe der Repression, sei sie noch so groß und gewaltvoll, trotzen kann. Denn neben der Ausbeutung und einer generellen Disziplinierung der Gesellschaft erfüllt der Knast eine wichtige Funktion. Er erfüllt die wichtige Funktion, emanzipatorische Kämpfe im Keim zu ersticken. Auch hier in Deutschland sind viele Bewegungen immer noch oder erneut damit konfrontiert, verhetzt und eingesperrt zu werden. Durch das Gefängnis oder nur die bloße Androhung davon sollen Genossinnen beispielsweise aus der kurdischen, Klima, Antifa und oder Palästina-Bewegung isoliert und klein gehalten werden. Wer innerhalb des Knastes eine klare Haltung bewahren kann oder dort gar eine entwickelt und auch nur für die kleinsten Veränderungen kämpft, erlebt Schikane und Repression. Und so sehr, wie wir uns die Freilassung unserer Genossinnen wünschen und dafür kämpfen, gibt es auch jene Momente, in denen wir uns machtlos fühlen. Vielleicht auch an kalten Tagen, wo wir nur wenige vor einer Botschaft sind. Ohnmächtig angesichts dieser riesigen Ungleichheit, die Zustände für sie und allen anderen zu verändern. Doch in diesem Moment vergessen wir eins nicht. Solidarität ist unsere Waffe gegen deren Repression. Sie gibt unseren inhaftierten Genossen und Gefangenen Mut, stärkt deren Widerstand und kann sie schützen. Solidarität muss praktisch und im Alltag eingepflegt werden. Sie muss auch strömungsübergreifend sein, denn wir dürfen uns angesichts von Verfolgung und Kriminalisierung nicht spalten lassen. Selbst bei aller inhaltlicher und praktischen Differenzen, Kritik und Streitigkeiten sollten wir bei staatlicher Repression zusammenhalten. Getroffen hat es einige, gemeint hat es uns alle. Und vergessen wir dabei nie das Schreiben. Post und Austausch können ein wenig Leben in diesen Orte bringen und sei es auch nur ein paar Zeilen. Für das Aufbrechen der Isolation hinter der Mauer kann es nie zu viel Post geben. Schreibt an Mumia, an Leonard Peltier, an Özgül Emre, an Ishan Sibelik, an Serkan Köpeli, an Andreas Krebs, an Daniela Klette, an Maya, an Nanook und all den vielen weiteren Genossen und Inhaftierten. In diesem Sinne, free Mumia, free them all. Vielen Dank. Internationale Solidarität! Hoch die internationale Solidarität! Ich fange jetzt mal an mit dem letzten Redebeitrag für die heutige Kundgebung. In den USA werden nicht nur horrend lange, sondern in der Regel auch flexible Haftstrafen erlassen. Gefangene sollen angehalten werden, sich möglichst allem zu unterwerfen, um eventuell etwas früher aus der Haft zu kommen. Sogenannte Begnadigungsausschüsse bewerten nach Ablauf der Mindeststrafen den sogenannten Resozialisierungsstand der jeweiligen Gefangenen und lehnen eine Entlassung in den meisten Fällen ab, auch wenn die oder der Gefangene sich an alle auferlegten Regeln gehalten hat, einschließlich der Selbsterniedrigung und der verweigerten Solidarität mit Mitgefangenen. Kämpfende Gefangene werden oft dazu angehalten, ihren Widerstand aufzugeben oder sich von ihren jeweiligen politischen Organisationen abzugrenzen. Das erlebten viele Gefangene aus der ehemaligen Black Panther Partei. Auch der Indigene Leonard Peltier hat bereits diverse dieser Anhörungen hinter sich, bei denen zum Beispiel die Bundespolizei FBI regelmäßig mit der Feststellung intervenierte, dass irgendwer ja für den Tod zweier FBI-Beamten sitzen müsse. Auch wenn alle wissen, dass Peltier nicht der Mörder ist. Erst im Juni 2024 lehnte ein Bewährungsausschuss die Freilassung für den inzwischen 80-jährigen Leonard Peltier ab. Wir wollen heute hier alle Postkarten an den noch amtierenden US-Präsidenten schreiben und die sofortige Freilassung fordern, um die sofortige Freilassungsforderung zu untermauern, zu der Biden jetzt in der Lage wäre. Achtet auf die Postkarten, sie werden jetzt immer noch hier verteilt. Ihr könnt uns auch mit einer Portospende gleich unterstützen und die Postkarten uns gleich wieder mitgeben. Wir schicken sie dann ab. Durch flexible Haftstrafen können geschulte und nahezu unbezahlte Arbeitskräfte für die Gefangenenindustrie in Gefangenschaft gehalten werden. Das Multimilliarden-Dollar-Geschäft der modernen Sklaverei in den USA erhält so unter anderem durch die Begnadigungsausschüsse einem Anschein von Rechtsstaatlichkeit aufrecht. Die Praxis verweigerter Haftentlassung führt in den vergangenen Jahren dazu, dass in den Knästen der USA zunehmend Gefangene mit sehr hohem Alter und enormen Gesundheitsproblemen eingesperrt leben, für die es unter den Bedingungen der Gefangenschaft kaum ausreichende medizinische Versorgung gibt. Mumia Abu-Jamal stellte bereits 2012, kurz nach seiner Verlegung vom Todestrakt in ein Umschussgefängnis, erstaunt fest, dass die Sicherheitsschleusen und sonstigen Einrichtungen des Gefängnisses nicht rollstuhlgerecht sind, obwohl ca. ein Fünftel der Gefangenen in SCI Mahanoy altersbedingt gar nicht mehr in der Lage sind, eigenständig zu gehen. Outgesourcete, komplett oder teilprivatisierte Gesundheitsversorgung sind eine weitere Profitnische der Gefängnisindustrie. Konzerne wie zum Beispiel Corizon verdienen Milliarden daran, staatliche Gelder zu kassieren und möglichst wenig davon an Leistungen an Gefangene weiterzugeben. Gefängnisbehörden und GesetzgeberInnen in den Bundesstaaten unterstützen dies durch Richtlinien, die Gefangenen manchmal erst auf dem Totenbett dringend benötigte Medizin zuerkennt, was vorher wegen hoher Kosten meist verweigert wurde. Es gibt auch immer wieder Fälle, an denen Gefangene ohne Behandlung nach einer Phase der Kontaktsperre einfach tot in der Zelle, Zitat, aufgefunden werden. Völlig überraschend werden die da aufgefunden, tot. Für die gesundheitliche Versorgung von Mumia Abu-Jamal standen wir in den vergangenen Jahren auch schon einige Male hier. Der Journalist und Black Panther benötigt derzeit dringend die Möglichkeit, Bewegungsübungen zu machen, sowie eine angemessene Ernährung, um die doppelte Bypass-Operation von vor 3 Jahren zu therapieren. Selbst das im Gefängnis vorhandene Sportgym darf von den Gefangenen aufgrund von Personalabbau nicht mehr genutzt werden. Ähnlich selten erhalten Gefangene wie Mumia die Möglichkeit, an frischer Luft auf den Hof zu kommen. Öffentlichkeit und Druck auf Behörden und Konzerne haben sich bereits im Kampf gegen die Todesstrafe in den USA als das wichtigste Mittel zur Unterstützung kämpfender Gefangener erwiesen. Weitere Bereiche für Proteste sind Gesetzgebung und Justiz, die noch immer Gebrauch machen von drakonisch langen Strafen bei vergleichsweise geringen Vergehen. Die Frage von Reform oder Befreiung ist eine, die sich nur mit den konsequenten Unterstützung der einzelnen Gefangenenkämpfe entscheidet. Deswegen rufen wir auf, stellt Öffentlichkeit her. Stellt euch gegen die gewinnorientierte Privatisierung des Strafvollzugs, nicht nur in den USA, sondern auch in England, in Belgien, in Italien oder hier in Deutschland, wo das bereits Fuß gefasst hat. Unterstützt Mumia Abu-Jamal und andere kämpfende Gefangene in den USA in ihrem Kampf um Gesundheit und Freiheit. Free Mumia! Free them all! Brick by brick! Wall by wall! Free Mumia! Free them all! Brick by brick! Wall by wall! Free Mumia! Am Ende der Free Mumia-Kundgebung lief auch noch ein Beitrag von Mumia Abu-Jamal selbst, wo er nämlich sein neuestes Buch, was er zusammen mit Jennifer Black herausgegeben hat, und als Anti-Knast-Reader unter dem Titel Beneath the Mountain bespricht. Und es wurde erzählt, dass die Co-Autorin von Mumia und Genossin Jennifer Black am 2. Januar-Wochenende in Berlin ist. Und zwar am 12. Januar wird es mit ihr eine Veranstaltung geben in Friedrichshain, und zwar in der Kreuziger Straße 23 im Mieterladen dort. Sie wird über ihre Arbeit mit Mumia, über den Gefängnisabolitionismus in den USA im Allgemeinen und über das Buch Beneath the Mountain im Speziellen sprechen. Diese Veranstaltung wird zweisprachig sein, also von Englisch auf Deutsch übersetzt. Und natürlich sind alle Hörerinnen und Hörer herzlich dazu eingeladen, dorthin zu kommen. Das ist am Sonntag, den 12. Januar. Das ist der zweite Sonntag im neuen Jahr. Und die Adresse ist die Kreuziger Straße 23 in Berlin-Friedrichshain, nahegelegen am U-Bahnhof Samariterstraße. Unsere Sendung neigt sich dem Ende zu. Bleibt gerne dran hier an den freien Radios in Berlin und Brandenburg. Wer unsere Sendung Radioaktiv Berlin nochmal hören möchte, kann das tun, denn wir werden einen Mitschnitt veröffentlichen auf unserer Blogseite, die heißt radioaktivberlin.nostate.net. Das letzte Wort in dieser Sendung hat der gefangene Radiojournalist Mumia Abu-Jamal. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. My name is Mumia Abu-Jamal. I'm a journalist, a husband, a father, a grandfather and an African-American. I live in the fastest growing public housing tract in America. In 1981, I was a reporter for WUHY-FM and president of the Philadelphia Association of Black Journalists. Currently, I'm a writer and public radio commentator. I've been a resident on Pennsylvania's death row. This is Mumia Abu-Jamal.